Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Spitzname ist Gappy und ich habe 2009 begonnen, eine Buchreihe mit dem Arbeitstitel Die drei Schlachten bei steinernen Bibliotheken zu schreiben und mein erstes Manuskript Agenten und Verlagen angeboten. Da sich sehr schnell abzeichnete, dass sich so eine Verlagssuche ziemlich in die Länge ziehen kann, habe ich mir einige Möglichkeiten überlegt, an die Öffentlichkeit und damit an euch heranzutreten. Schon in meiner Kindheit habe ich mir unentwegt über mein Umfeld und meine Mitmenschen Gedanken gemacht und oft einen anderen Zugang dazu gehabt. Ich erschuf also die Figur Head Doctor Somebody Else und begann auf meinem YouTube-Kanal in sehr sarkastischer und lustiger Art über Themen wie Politik, unser Bildungssystem, Religion, Frauen und Männer, Kreativität, Kunst, Bücher, Serien, Filme, Videospiele, Sport, Journalismus, Menschenrechte und weiterem zu sprechen. Schnell habe ich bemerkt, was für eine Erleichterung es für mich ist, mir diese Themen von der Seele zu schreiben und am Ende meinen und damit meist einen etwas anderen Zugang zum jeweiligen Thema zu präsentieren. Ich schreibe für mein Leben gerne und werde versuchen, neben meinem Mentally Challenged Prodigy Monologizes monatlich eine Kurzgeschichte, eine Erzählung oder einen Auszug aus meinem Buch auf YouTube, Podcast und meinem Blog HD Somebody Else online zu stellen und hoffe, ihr seid dabei gut unterhalten. Auf den diversen Medien findet ihr jeden Text und etwaige Quellenangaben und Links zu meinen sozialen Kanälen, auf denen ich euch natürlich auch herzlich willkommen heiße. Und hier nun mein erster Appetizer. Hallo. Sind Sie Frau Müller? Ja. Dann habe ich mich leider verwählt. Warum haben Sie mich dann angerufen? Haben Sie aufgelegt? Nein, ich fahre nur gerade mit einem LKW rückwärts. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Summerdales und das hier ist mein YouTube-Channel. In meinem Mentally Challenged Prodigy Monologizes informiere ich euch über Themen, die die Welt bewegen. Ich plaudere über die Konditionierung von Amokläufen durch Computerspiele und ob dieses Konzept mit Hilfe von FIFA und Pro Evolution Soccer auf die Nationalmannschaft anwendbar ist. Ich befasse mich mit Menschen, die ein typischer Anwendungsfehler von Verhütungsmitteln sind, mit vampiristischen, islamistischen Frauen beim Gynäkologen und kläre, wie sich Epileptiker epilieren. Hier ein Argument für Schule. Buongiorno! Das wird sich noch herausstellen. Meine Mutter ist gestorben! Wie furchtbar. Sie hat mir einen Berg von Schulden hinterlassen. Ich habe das Erbe aber angetreten. Dazu fühlte ich mich verpflichtet. Jetzt bin ich aber draufgekommen, dass ich die vielen Schulden in meinem ganzen Leben nie zurückzahlen kann. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Kein Thema wird ausgelassen, als möchte gern Wissenschaftler spreche ich über. Die Raumkrümmungstheorie mit Curly Sue, die Quintentheorie, ein Universum im Dreivierteltakt, das Paarungsverhalten der Seeanemone und Vorsicht, wer im Gewächshaus sitzt, sollte keine fleischfressenden Pflanzen pflanzen. Auch in der Literatur und Poesie bin ich bewandert, erfahren Sie mehr über der fliegende Wollhändler, die Bürstenschaft, Versprechen an einem Barbier. Die Hochzeit des Fikus, das Phantom der Oma, der Ring der Nebelunken und die unvollendete Synergie. Filmtheorien wie bei Armageddon, wo man davon ausgeht, dass es einfacher ist, Ölbohrspezialisten zu lernen, Nasepiloten zu werden, anstatt Nasepiloten zu lernen, wie man ein Loch in die Erde bohrt. Meine herzlichen Glückwünsche gehen an Arnold Schwarzenegger, der es in 5 Terminator-Teilen endlich geschafft hat, John Connor zu töten, den er seit Teil 2 eigentlich beschützt. Und ich revolutioniere Mission Impossible, bei dem der Bösewicht meist aus den eigenen Reihen kommt. Sprengt doch einfach das IMF-Hauptquartier in die Luft. Problem solved. Ich stelle Fragen zu Serien. Warum hat Kit beispielsweise kein Anschnallzeichen? Piep, piep, piep. Der Fahrer, der aussieht wie ein Auto sitzt, sollte sich bitte anschnallen. Und was ist eigentlich aus dieser Pipi-Wollsocke geworden? Mode und Beauty. Ich stelle die neuen Unterwasser-Ninja-Kampfanzüge aus dem Haus Islam vor und werbe für das Deo für den Mann. Excalibur. Hier ein Reisebericht. Ein Luxus-Quadratmeter-Apartment mit Aussicht auf dynamische Kriegshandlung und romantische Apokalypsen-Stimmung. Für die Gourmets sorgt ein Bunsenbrenner und für die Hygiene steht ein Kübel mit flüssigem Wasser bereit. Das Hotelpersonal ist quasi unsichtbar, steht ihnen jedoch jederzeit für Fragen zu den verpflichtenden Putzübungen zur Verfügung. Bei uns erwartet sie ein Abenteuerurlaub der ganz besonderen Art. Multikulti-Söldner motivieren unsere Gäste zu längeren Auslandsaufenthalten und unsere Animateure unterhalten mit lustigen Frage- und Antwortspielen wie dem berühmten Waterboarding. Bezahlen Sie bitte im Vorhinein. Und unser hoteleigener Strand ist mit Ihrem Privatjet vom Flughafen aus bequem in unter 5 Stunden zu erreichen. Über eine 5-Sterne-Bewertung oder euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal HD Somebody Else bzw. meinem Blog würde ich mich sehr freuen. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.